So, das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, unsere Sendung über Erfindungen hat euch gefallen. Im Studio verabschieden sich von euch Koks der Drache und Mr. Werwolf. Bleibt lustig und gesund. Und übrigens habe ich noch was erfunden. Was? Ja. Mies, wir wollten doch, jetzt Schluss machen. Doch, die Popelsoße zum Beispiel. Und die schon mal gegessenen Salzstangen, auch meine Erfindung. Es und reicht, Mies. Das Wetter. Das Wetter wird präsentiert von Ihrem Ritterbaumarkt Eisenach. Das Wetter zeigt sich morgen ganz von seiner erfinderischen Seite. Nordlichter sind im Süden zu erkennen. Windhosen erscheinen in Kombination mit dunkelblauen Jackets. Und eine Gruppe betrunkener Wanderdünen macht auf seinem Weg verschiedene Haupt- und Nebenstraßen Schottlands unpassierbar.